Hallo, herzlich willkommen zum Uncast-Episode. Moment, jetzt muss ich auch mal gucken hier. 463. Vive la Résistance. Ja. Ja, es heißt Vive la Résistance mit Apostroph E. Ja, genau. Und das sage ich auch gleich noch dazu, warum es eben im normalen Titel ohne Apostroph ist. Bezeichnend, Leute. Thema heute natürlich nochmal Nachwehen zu Huawei. Es hat sich ja etliches noch getan seit der letzten Sendung und das möchte ich auch nochmal kurz beleuchten. Ja. Aber auch noch ein paar Shortcuts zum und ein kurzes Fazit ja, zum Huawei Honor PC Mode, den ich jetzt ja ausgiebig testen konnte. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar News, fällt es auch hier heute wieder ein bisschen mau aus, ich sag's auch gleich nochmal dazu, wenn ich dazu komme. Community werden wir auch noch ein bisschen was besprechen und natürlich auch die App der Woche. So, also zunächst mal, was hat es mit dem Apostroph aus sich? Ja, Leute, das ist bezeichnend für die momentane Lage in der technischen Entwicklung. Ihr habt bestimmt schon mal gemerkt, dass ich im Titel zum Beispiel keine Umlaute benutze oder keine Sonderzeichen. Ja? Und das kommt daher, weil manche Podcatcher, manche Podcast-Clients nicht damit zurechtkommen. Das hatte ich schon leider öfters bemerkt. Wenn ich also zum Beispiel einen Umlaut benutze im Titel, dann können einige von euch die Folge nicht abspielen, weil es eben hier ja, nicht möglich ist. Und das kommt daher, Leute, weil das gesamte Internet auf Amerikaner und auf Englisch sprechende Menschen ausgerichtet ist. Ja, so sieht es aus. Das heißt, grundlegende Funktionen sind nicht verfügbar. Und das ist ein Problem, das exemplarisch auch ist für das, was in der letzten Woche passiert ist und offensichtlich geworden ist. Der Kampf der Vorherrschaft in der Technik, ja, der hat jetzt gerade erst begonnen. Auf lange Sicht hat das ein ganz, ganz schlimmes Zeichen gesendet. Auf lange Sicht haben sich die Amerikaner mit diesem Vorgehen in den eigenen Fuß geschossen. Denn nun wird jede Firma auf der Welt, jedes Land, das was aus sich hält und vor allem jede Firma, die es sich leisten kann, anfangen, eigene Technologien zu entwickeln, um unabhängig von amerikanischen Firmen zu sein. Und zwar vollständig unabhängig. Leute, das ist ein historischer Zeitpunkt. Da wurde der gesamten Business World klar gemacht, dass die Globalisierung nichts anderes bedeutet als ihr macht das, was die USA sagt. Ein ganz trauriger Moment auch und das wird nicht einfach so an den Firmen vorbeilaufen. Da könnt ihr ganz, ganz sicher sein. Das zeigen auch die Ankündigungen, die Huawei macht. Die werden im Herbst ein neues OS veröffentlichen, das Android-kompatibel ist, aber eben unabhängig davon ist. Und ich sag's mal so, egal wie das jetzt ausgeht, und komme ja auch nochmal dazu, egal wie das jetzt ausgeht, die werden jetzt ein neues OS entwickeln für ihr Gerät. Die haben ja schon im Vorfeld damit angefangen und quasi das ist jetzt die Bestätigung. Und ich sag's euch ganz ehrlich, früher oder später wird es auch Samsung machen. Auch Samsung, die sitzen zwar in Korea, ja, aber die haben gesehen, also es kann jeden treffen. Ja. Was ist, wenn auf einmal die auf die Idee kommen, dass die bessere Handelsbedingungen brauchen bei Südkorea und zack. Ja. Nee, also das geht so nicht und deswegen wird jede größere Firma, die was auf sich hält und keine US-Firma ist natürlich, da Lösungen suchen. Ja. Das kompatible OS, das wird sicherlich interessant werden und wie gesagt, unabhängig davon, wie das jetzt mit dem Handelskrieg weiterkommt, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses US kommt. Die Frage natürlich, ob es dann auch weltweit ausgeliefert wird oder nur in China, das ist etwas, was ich natürlich nicht beantworten kann zu dem Zeitpunkt. Vielleicht wird es noch, wird es nur für China eine Option sein, wenn sich das wieder normalisiert. Und das wird sich auch normalisieren, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also keine Panik auf der Titanic, ja. Ein vollständiger Ban von Huawei kann so nicht aufrechterhalten werden. Und deswegen denke ich, wird es nur Frage der Zeit sein. Die erste Einschränkung gab es ja schon. Komme ich auch gleich nochmal zu. So. Dieses OS wird, wie gesagt, kommen und vielleicht eben dann nicht in oder nicht außerhalb von China. Oder es wird halt so sein, dass dann Huawei sagt, okay, wir machen das auf jeden Fall und bringen unser eigenes System auf den Markt. Ich würde mal sagen, dass Huawei schon genug Marktdurchdringung hat, um das zu riskieren, das zu wagen. Ja, ich meine, es spricht eigentlich alles dafür. Wer das jetzt nicht macht, ist dumm. Ja, wer das als große Firma, als richtig große Firma nicht macht, ist dumm. Weil das heißt ganz klar, dass in Zukunft die Bedingungen andere diktieren und nicht die eigene Firma. Und das kann nicht sein. Das wird keine Firma machen. Und somit werden hier die Weichen gestellt für langfristig, ja, das Ganze für die USA ziemlich schmerzhaft zu machen. Denn das wird langfristig viele, viele Arbeitsplätze in den USA kosten. Ich habe eben gerade da in der Rios Wochensicht schon gesagt, ja, das ist natürlich ein Problem, dass auch Europa sich hier unabhängig machen muss, sofern das geht. Aber die Weichen müssen natürlich gestellt werden, auch wenn es jetzt wie vollkommen sinnlos klingt. Es kann ja nicht sein, dass man auf lange Zeit aufgibt. Ja, also jetzt müssen auch europäische Firmen sich abnabeln von den amerikanischen Firmen und müssen eigene Strukturen entwickeln, eigene Techniken entwickeln. Übrigens, da ist Europa gar nicht so schlecht dabei, denn viele technische Innovationen kommen aus Europa und werden nur in den USA vermarktet. Das Einzige, was passieren muss, ist, dass die nicht mehr in den USA vermarktet werden, sondern in Europa, und dass die Amerikaner dann uns Lizenzgebühren zahlen müssen, wenn sie die neueste Supertechnologie haben wollen. Noch nicht mal ein einziger MP3-Player würde funktionieren, wenn Fraunhofer-Institut die Lizenzen in Europa gehalten hätten, beziehungsweise dann würden die schon funktionieren, plus alle MP3-Player oder Firmen, die eben Chips produzieren oder ähnliches, kommen dann eben aus Europa. So, das ist die Realität, ja. Uns wird die Technik entwickelt und die Amerikaner vermarkten diese Teile dann, ja, und erwerben natürlich die Rechte. Diese Rechte müssen dann eben in Europa verweilen. So sieht es aus. Und diese Rechte werden in Zukunft auch in China verweilen, wenn chinesische Firmen dann eben was herstellen. Und es wird nur noch einzelne Lizenzen vergeben und das war's dann. Ja. Lustig auch diese Nachwehen, die es da jetzt gerade gibt zu dem Thema. Der Huawei-Chef Ren Zhengfei, das heißt Ren, das hat eben auch die Aussagen von Donald Trump abgewiesen, dass Huawei überhaupt eine große Rolle spielt in diesem Handelskrieg mit den USA. Denn er weiß wohl auch, dieser Huawei-Chef, dass es von der Sicht aus China her, von China her, also von der Regierung her, dass da Huawei keine Rolle spielen wird in diesen Auseinandersetzungen. Also man sagt zwar, dass die chinesische Regierung diese Firmen schützt, ja, Aber sie werden diese Firmen, also es wird wegen dieser Firma wird China garantiert nicht nachgeben. Ja, jedenfalls nicht wegen dieser Firma, sagen wir mal so. Kommt drauf an. Von daher hat er schon recht. Also Huawei spielt eigentlich keine Rolle. Donald Trump macht diese Firma zwar zu einem Akteur in diesem Ding, aber weder die Firma selbst noch China kann eigentlich groß was reell da tun. Das Einzige, was natürlich China tun könnte, die könnten einknicken und könnten sagen, okay, also wir sind einverstanden mit diesen Bedingungen, die die USA für den Handelsvertrag uns geben und dann ist alles wieder Friede, Freude, Eierkuchen. Ihr könnt euch natürlich vorstellen, dass das nicht gut ankommen würde in der chinesischen Öffentlichkeit. Ja, das ist ganz klar. Also es ist nicht schön, wenn man sieht, dass sein Land erpresst wird, wenn es dann auch noch nachgibt. Ja, also das ist schon ein starker Tobak. Also ich würde da und auch, das fordere ich auch in diesem Fall des Handelskrieges mit den USA von Europa her. Und wir befinden uns ja im Handelskrieg mit den USA, Strafzölle und so weiter. Und auch da heißt es für mich ganz klar, keinen Deut nachgeben. Überhaupt nicht nachgeben. Ja? Wenn, dann sollen die hässliche Fratze zeigen der Welt, ja, aber nachgeben ist nicht fertig. Ja? Lieber mit wehenden Fahnen untergehen, als sich erpressen lassen. Ganz einfach. Ja? Oder wie es auch so schön gesagt wird, ja, mit Erpresser verhandelt man nicht. Ende. So. Okay, also, er bezeichnet jedenfalls, dass das ein großer Witz war, diese Idee, dass da sie eine Rolle spielen könnten, ja, und sie haben nichts zu tun damit. Und er sagt auch, die USA hat niemals Produkte von uns gekauft, also die US-Regierung, ja. Sogar wenn sie es wollten in Zukunft, würde ich ihnen das nicht verkaufen wollen. So, also das heißt, der Chef schließt Geschäfte mit den USA, mit der US-Regierung aus. Und es ist eine Nebelkerze, dass öffentliche US-Einrichtungen, Regierungseinrichtungen überhaupt davon betroffen sind, von diesem Huawei-Ban, weil die noch nie von Huawei irgendetwas gekauft haben. Ja? Fertig. Und das stimmt ja auch. Ja? Es ging natürlich um diese 5G-Netze, die Donald Trump auch immer wieder erwähnt hat zuerst, dass da eben Druck ausgeübt werden sollte, aber Huawei hat sich da relativ unbeeindruckt gezeigt und jetzt geht es eben auch in die Privatkonsumentengeräte. Ja, man will hier ganz klar die Firma abstrafen, ja, aber nicht, weil es Huawei ist, sondern einfach, weil damit Druck ausgeübt werden soll auf die chinesische Regierung. Und Trump hat das auch tatsächlich gesagt. Ja, also die haben das tatsächlich gesagt. Das ist unfassbar. Ich muss das hier gerade noch mal auf den Schirm holen. Ich glaube, das habe ich gar nicht hier verlinkt. Aber wo habe ich denn das gelesen? War das in der Washington Post? Ich glaube, das war in der Washington Post. Es hat einfach geheißen, dass das Problem einfach ist, wenn Donald Trump sagt, und das hat er öffentlich gesagt, okay, also wenn, Huawei ist ein Sicherheitsrisiko, ja, und deswegen ist der Ban richtig. Aber wenn wir uns einigen im Trade-Deal, dann ist das alles okay und dann kann dann kann Huawei auch wieder Geschäfte machen. Also das heißt, für mich ganz klar, die USA, Donald Trump, lügt. Und zwar unverhohlen. Er behauptet, Huawei würde Spionage betreiben, ja, aber wenn sie China mit einem im Handelskonflikt einigt, dann ist es okay. Wie? Dann ist es okay. Also entweder ist es jetzt ein Landesverräter, weil er dann tatsächlich Spionage, wenn sie es tatsächlich gibt, dann einfach zulässt, nur weil sie sich geeinigt haben. Oder er ist einfach ein Lügner, der behauptet, Huawei würde Spionage betreiben, ja, obwohl das nicht stimmt, nur um Druck auszuüben im Handelskrieg. Also wie auch immer, man kann sich seine Meinung darüber bilden. Ja. Unglaublich. Währenddessen gibt es allerdings auch in die andere Richtung interessante Entwicklungen, nämlich, dass es einen Aufschub gibt um 90 Tage. Und das ist wohl auch der Hintergrund, weil die USA festgestellt hat, dass es da Schwierigkeiten geben würde, extreme Schwierigkeiten auch für die eigenen Firmen, die da nicht vorbereitet sind darauf. Ja. Denn es gibt zwar keine Regierungsverwendung von Huawei-Technik, wohl aber im privaten Sektor und da auch nicht gerade wenig. Ja. Und damit da nicht ganze Strukturen zusammenbrechen, hat jetzt eben das Department of Commerce diesen Importban für 90 Tage ausgesetzt. Ja? Das heißt, im Prinzip können alle abgeschlossenen Geschäfte noch 90 Tage getätigt werden, Bestellungen etc., ja? So dass hier natürlich die amerikanischen Firmen genug Zeit haben, um eventuelle Versorgungslücken zu füllen. Umkehrschluss heißt das natürlich auch was Gutes für Huawei, nämlich die können im Prinzip die getätigten Geschäfte noch 90 Tage eben vollziehen. Das dürfte noch einiges an Produktionsteile, die gebraucht werden, hereinbringen ins Land. Ja. Währenddessen hat sich auch der Prozessorhersteller, der die Kirin-Prozessoren produziert. Ja, es ist zwar im Prinzip, ist eigentlich ganz gut gemacht. Ja. Also es ist so, man sagt zwar immer die Huawei-Prozessoren, aber in Wirklichkeit werden die ja von HiSilicon produziert in Taiwan. Und Taiwan ist ja der Liebling von der USA, ja. Also, Entschuldigung, ich will in Taiwan niemand beleidigen damit, ja. So war das nicht gemeint, aber die USA und Taiwan haben absolut ein gutes Wirtschaftsverhältnis, ja. Und von daher ist es äußerst unwahrscheinlich, dass die Lieferung von ARM-Kernen an HiSilicon in Taiwan gestoppt werden. Das hat auch ARM jetzt gesagt, dass da natürlich geprüft wird. Und die Anwälte von HiSilicon haben wiederum gesagt, dass die da kein Problem sehen, die Versorgung mit diesen Prozessoren für Huawei weiter fortzusetzen, weil auch, sogar aus mehreren Gründen, einmal die Firma ist in Taiwan, ja, das heißt, die darf sehr wohl ARM-Kerne importieren, ja, weil sie ist nicht Huawei. Okay? Huawei könnte eventuell Probleme haben, von HiSilicon dann die fertigen Prozessoren zu kaufen. Theoretisch. Aber das sagen die Anwälte von HiSilicon, dass das gut aussieht, dass das Legal Team zuversichtlich ist, ja, dass ihre Verkäufe an Huawei nicht diesen US-Trade-Ban verletzen, weil auch diese Grenze von 25% Technikanteil aus den USA unterschritten ist. Also da gibt es eine Einschränkung. Also wenn weniger als 25% der Technik US-Technik ist, ja, dann kann dieser Trade-Ban nicht greifen. Ja. Und die behaupten, ja, also das sind nur 25% dieser eines Prozessors ist US-Technologie. Und von daher wäre das kein Problem. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Also möglicherweise ist die Kirin-Versorgung gesichert bei Huawei. Eine gute Nachricht. Zusammen mit diesem Aufschub um 90 Tage noch eine bessere Nachricht, ganz klar. Allerdings droht noch Ungemach von anderer Seite, das darf man auch nicht verschweigen. Sowohl Bluetooth, also das Bluetooth-Konsortium hat die Zusammenarbeit mit Huawei eingestellt. Und Huawei wurde auch ausgeschlossen von der Wi-Fi Alliance und von der SD Association, also SD-Karten, wobei das eh keine Rolle mehr spielt, können die nicht mehr nutzen. Und auch einige andere Standardisierungsgruppen, ja, die eben Huawei ausgeschlossen haben jetzt. Ja, also mit dem Wi-Fi, das sind alles solche Sachen, ja, die sind nicht unlösbar, aber das alles zusammen ist natürlich schon starker Tobak. Also wenn hier für wirklich jede Furztechnologie Alternativen geschaffen werden müssen, dann wird das natürlich dauern. Ne? Aber es zeigt auch, und das wird passieren, es werden hier neue Technologien geschaffen. Es wird China, beziehungsweise die Firmen, nicht nur in China, sondern überall auf der Welt, werden jetzt anfangen, eigene Alternativen zu diesen ganzen Gruppen zu machen. Also müssen wir mal vorstellen, die Wi-Fi Alliance ist eine US-geführte Gruppe und macht jetzt quasi, wenn so ein Trump sagt, ne, diese Firma ist in Ungnade gefallen, ja, dann stellen die Produktion oder die Zusammenarbeit mit denen einfach ein und verwehren sozusagen den Zugriff auf diese Technik. Das kann es ja nicht sein. Dann muss eben Technik entwickelt werden, die auch jederzeit zur Verfügung steht, auch wenn mal wieder einer Schaum vorm Mund kriegt. Auf der anderen Seite der Welt, die einem eigentlich einen feuchten Kehricht interessieren soll. Was mich interessiert, mich die USA. Ja. Und genau das ist das Problem. Diese Globalisierung, wird jetzt deutlich, ist einfach nur eine Sklavenherrschaft der USA. Und da muss natürlich massiv vorgegangen werden dagegen. Das wird China machen. Ich hoffe, auch Europa wird es machen. Ich hoffe, jetzt geht hier allen die Augen auf, ja, was das bedeutet. Und natürlich, dass man sich nicht erpressen lässt von solchen Staaten wie der USA. Gut, also das habe ich natürlich schon wieder eine ganze Menge Zeit hier vertan damit. Aber ich denke, es war ja klar, ihr habt das ja schon denken können, dass das ein zentrales Thema die ganze Woche über bei mir war. Ich bin da wirklich sauer. Google tut mir ein bisschen leid, weil Google kommt so zwischen die Fronten. Ich habe auch angefangen, umzustellen hier, meine Dienste umzustellen. Nächste Woche werde ich euch darüber auch noch genaueres schildern, was für Dienste ich jetzt dann nutze, was für Cloud-Dienste. Ja, eine Huawei Cloud ist auch dabei, ganz genau. Und so jetzt gerade erst recht aus Protest, ja, habe ich jetzt auch eine Huawei Cloud gegen monatliche Gebühr eingerichtet. Das ist natürlich auch optimal für das Backup vom Smartphone, das ja automatisch passiert dann, so wie das auch bei Google der Fall ist. Das Google Backup ist abgeschaltet und überhaupt werde ich mich jetzt eben von Google-Diensten lösen, weil ich davon ausgehen muss, dass über kurz oder lang es keine Google-Diensten mehr auf meinen Smartphones gibt. Denn eins ist klar, ich werde nach wie vor die besten Smartphones kaufen, die es auf diesem Planeten gibt und die kommen von Huawei und Honor und ich werde mich nicht dazu drängen lassen, hier deswegen einen Wechsel zu vollziehen. Und was ich auch noch beschlossen habe, ich werde auch, wenn es erforderlich ist, ja, und jetzt sagen wir mal, alles wird zusammenbrechen, ja, also Huawei geht um, Huawei macht kein neues Betriebssystem, was absolut unvorstellbar ist, ja, aber nehmen wir mal nun mal an, rein theoretisch, Huawei stellt die Produktion von Smartphones ein, macht auch kein neues OS und hört auf. Fertig. dann werde ich dieses Gerät benutzen, bis es auseinanderfällt. Dann werde ich eben zum Konsumverweigerer. Ich werde keine Geräte mehr kaufen, die von einem Land diktiert werden, die andere in dieser Art und Weise erpresst. Dann werde ich zum Konsumverweigerer. Ich muss nicht alle 2 Jahre ein neues Smartphone haben. Ja? Es ist zwar schön, ich bin Technik-Fan, das begeistert mich, aber ehrlich gesagt, ich muss es nicht haben. Ja? So sieht es aus. Ich muss eigentlich relativ wenig haben, wenn es mir um meine Prinzipien geht. Ja? Dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich noch auf viel, viel mehr verzichten als nur auf ein Smartphone. So, jetzt komme ich zu einer anderen Sache, und zwar, ich habe ja hier eben mein Huawei bzw. mein Honor View 20 auch als Computer, als Desktop-Computer in Benutzung, wie ihr wisst. Und zunächst mal möchte ich euch da ein paar Shortcuts, ich habe das nochmal verlinkt hier in den Shownotes, ein paar Shortcuts nennen, die ich sonst nirgendwo gefunden habe. Ist ganz interessant. Man kann nämlich mit der angeschlossenen Tastatur einiges machen. Ja. Zunächst mal ganz wichtig, ich habe eine Zeit lang gebraucht, bis ich das rausgefunden habe. Ja. Wenn ihr in einem Textfeld seid und ihr drückt die linke Alt-Taste, ja, dann poppt so ein Teil von Gboard auf, ja, also links ist die Emoji Taste, ja, und dann poppt hier dieser Emoji wie nennt man das, Dialog auf, und dort könnt ihr dann auch nach GIFs suchen und einfügen und so weiter, also all das, was ihr in Gboard macht, wenn ihr auf den Emoji-Key drückt hier, wenn ihr hier auf links Alt drückt, wenn ihr auf rechts Alt GR, ist das normalerweise, drückt, ja, dann öffnet sich ein anderer Dialog mit Zahlen drauf und mit den ganzen Sonderzeichen, ja, die ihr auch nochmal dann hier in diesem Layer überprüfen könnt. Und ganz wichtig, dort steckt auch bei manchen Eingabefeldern dieses Lupensymbol. Weil ich habe nämlich schon ein Programm, eine App gefunden, bei dem man keine Eingabe machen kann, wenn man auf Return drückt. Das geht gar nicht, ja. Also um da eine Eingabe zu machen, müsst ihr gezwungenermaßen auf dieses Lupensymbol drücken, das es natürlich auf einer normalen Tastatur so nicht gibt. Ja? Aber hier findet ihr es dann letztendlich und könnt dann eben das dort nutzen. Gut, also das ist einmal das. Was haben wir noch? Moment. Eieiei. So. Ich kämpfe hier gerade mit dem Firefox. Ja, ja, da komme ich auch gleich nochmal dazu. So, okay. Dann Alt-Tabulator-Taste ist der Task-Switcher. Und wenn ihr einfach nur kurz Alt-Tab drückt, dann kommt ihr zur letzten genutzten App zurück. Ja. Und somit könnt ihr zwischen den Apps immer hin und her schalten. Was ziemlich praktisch ist. Alt F4 schließt eine App übrigens. Auch das ist gut zu wissen. Der Windows Key öffnet den App Drawer, ja, und der Menu Key, also das die Windows Taste für das Menü, das öffnet das App Menü, das, was man kriegt, wenn man zum Beispiel auf diese 3 Punkte dort drückt, ja, das wird dann eben hier aufgerufen. Control oder STRG und das Mausrad ist dann das Zoomen in den meisten Apps und in Textfeldern, ja. Print-Taste ist ein Screenshot, wunderbar. Escape-Taste ist eigentlich eine Zurück-Taste, aber sie funktioniert nicht in allen Apps. Ja, auch das ist sehr komisch. Ja. Shift und Space, damit kann man die Sprachen umschalten, ja. Linux-Nutzer kennen das vielleicht schon. mit Shift und Space. Und da kann man zum Beispiel auch, wenn man das eingestellt hat, auch auf die japanische Texteingabe zurückgreifen und dann eben in Romaji japanische Texte schreiben mit Hiragana, Katakana und Kanjis. Die Multimedia-Keys auf der Tastatur funktionieren hier bei mir an dem Logitech-Keyboard wunderbar. Alles wunderbar. Mute-Taste, Play und Pause, Stopp, Vor, Zurück und natürlich auch das Volume-Rad, ganz wichtig. Windows und E öffnet den File-Manager. Windows und D schließt alle Fenster, ja, beziehungsweise schließt nicht alle Fenster, sondern bringt alle Fenster in den Hintergrund und bei erneuten Drücken auch in den Vordergrund wieder. Also das heißt, der schaltet ihn auf den klaren Desktop. Wenn ihr hier verschiedene Windows habt und ihr wollt die nicht alle verkleinern, macht einfach Windows D und zack, sind alle Fenster quasi im Hintergrund. Windows L ist dann, um das Phone bzw. den Screen zu sperren. Da braucht man dann entweder wieder, muss man am Handy den PIN eingeben, beziehungsweise mit dem Fingerabdruck wieder entsperren, ganz praktisch. Und Shift und die Cursor, beziehungsweise Bild hoch und runter Taste, ja, das ist, um Text auszuwählen mit der Tastatur. Auch das ist eine schöne Sache. Also das sind die Shortcuts, die ich jetzt rausgefunden habe. Wenn ihr auch welchen rausgefunden habt, wo ich jetzt nicht genannt habe, sagt mir mal Bescheid. Das ist sehr interessant. Schade, dass es da keine Dokumentation, keine offizielle gibt. Ich musste das alles durch Ausprobieren herausfinden, sozusagen. Und da kann es natürlich sein, dass mir noch was entwischt ist. Zum Beispiel, ob jetzt Bildlauf, also Scroll und Lock hier irgendeine Funktion hat, genauso wie eben dieses Pausen und Pausen und Unterbrechung, das weiß ich jetzt noch gar nicht. Ich habe jedenfalls keine Auswirkungen gefunden. Also das ist, wie gesagt, ziemlich schade, dass hier keine genauen Dokumentationen gibt dafür. Naja, okay. Ja, Fazit zum PC-Mode. Ich werde den weiter nutzen. Damit ist offiziell mein Laptop abgelöst. Ganz klar gibt es einige Sachen, an die man akzeptieren muss, an die man sich gewöhnen muss. Ja. Von der Bedienung her, manche Apps, also ich habe jetzt ganz, ganz wenige Apps gehabt, aber es gibt schon Apps, die lassen sich im Desktop-Modus eben nicht benutzen. Ja. Da muss man dann Alternativen suchen. Der Browser, das ist eigentlich das, was mich am meisten verwundert hat. Manchmal ist genau das, was man denkt, das ohne Probleme funktioniert, genau das, was Probleme macht. Ja. Nämlich der Chrome-Browser, der funktioniert schlicht und ergreifend nicht richtig auf meinem System. Der schmiert dauernd ab und zieht dann auch hin und wieder das gesamte System runter, sodass sogar die ganze Oberfläche, der ganze Desktop-Modus ein Reset macht und neu startet und die Programme natürlich auch beendet dann. Das ist mir sogar passiert während der ersten Aufnahme. Letzte Woche war das, oder war es vorletzte Woche? Also bei der allerersten Aufnahme, vorletzte Woche war das. Bei der allerersten Aufnahme in diesem Desktop-Modus vom Uncast ist tatsächlich deswegen das Programm abgeschmiert, weil die ganze Oberfläche abgeschmiert ist. Ja. Und schuld war der Chrome-Browser. Ich habe das auch dann exzessiv ausprobiert und tatsächlich ist so, das erste Anzeichen ist, wenn oben die Tabs verschwinden beim Chrome, dann dauert es normalerweise bei mir nicht mehr lange, bis dann entweder der Chrome beendet wird oder sogar die ganze Oberfläche ein Reset macht. Ja. Und es kommt auch einiges durcheinander, man merkt es. Von daher läuft, das muss man leider sagen, der Chrome-Browser absolut instabil im Desktop-Modus. Absolut instabil, nicht zu gebrauchen. Und von daher mache ich jetzt eben alles mit dem Firefox, der tatsächlich hier ohne Probleme läuft. Ja, die Bedienung ist natürlich etwas umständlich, weil es ist eigentlich hier der normale Android-Modus, der hier läuft. Der normale Android-Modus ist allerdings schon so nah angelehnt an den Desktop-Modus, dass es hier schon geht, nur manchmal ist hier die Übersicht mit den verschiedenen Tabs etwas umständlich, ja, und man merkt eben, dass der Browser nicht im Desktop-Modus arbeitet, vor allem wenn man Copy and Paste macht, da muss man eben zum Beispiel, wenn man das auswählt, eben längere Zeit draufdrücken und man kann nicht einfach den Text so normal markieren, sondern man muss da längere Zeit draufdrücken, ja, und dann kann man hier kopieren, auswählen mit der Maus. Also das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Auch ansonsten muss man natürlich klar sich umgewöhnen. Ich komme ja von einem Linux-System, Android ist auch ein Linux-System, von daher muss ich mich, was die Dateiverwaltung zum Beispiel betrifft, gar nicht groß umgewöhnen. Da haben es, glaube ich, Windows-User schon ein bisschen schwerer. Im Prinzip ist es aber auch ganz, ganz einfach. Die Funktionen sind aber auch natürlich limitiert. Der Retter in der Not ist hier Termux, ja, ein Terminal-Emulator. Für Linux-Fans, wie gesagt, ist es natürlich eine super Sache, die das gewohnt sind. Da kann man wirklich sehr, sehr viele grundlegende Funktionen abrufen, ja, über dieses Terminal, und das, da kann man auch richtige Pakete installieren, Linux-Pakete installieren, also da nutze ich zum Beispiel auch den Emacs damit, mit diesem Termux, tatsächlich den vollwertigen Emacs, und vieles andere, YouTube-Downloader gibt es übrigens auch dort, ja, und, also es gibt sehr, sehr viele Pakete, ich kann ja gerade nochmal gucken hier, ob es da eine Anzahl gibt. Ja, es gibt sogar schon Updates hier. Nee, ich kriege jetzt nicht angezeigt, wie viele Pakete es da gibt, aber es sind wirklich sehr, sehr viele. Also sehr viele Standardprogramme sind dort verfügbar auch. Und ja, von daher muss ich sagen, gibt es eigentlich da nichts dagegen zu sagen. Das ist ein schönes Terminal, kann man schon als vollwertiges Linux-Terminal bezeichnen, mit der Option, viele Linux-Programme unter Android zu nutzen, ja, also die im Terminal laufen. Das ist richtig faszinierend, muss ich sagen. Da haben die echt super Arbeit geleistet. Also mit Termux zusammen und einem guten Texteditor, ja, den man auch findet, ist natürlich der große ein großer Part schon erledigt. Wenn man dann auch noch, so wie ich, viele Dienste eben in der Web-Funktion nutzt, dann hat man eigentlich da nicht viel zu verschmerzen, und dann macht es auch Spaß. Und deswegen, wie gesagt, bleibe ich auch dann hier dabei und muss sagen, dass für mich der PC-Modus super gut ist. Besonders schönes Schmankerl für mich, ja, weil es da auch noch mal eine Aussage gab in der Community, und zwar wegen, dass der Line Desktop Client, oder ich weiß nicht, ging es um Desktop Client oder um das Chrome Plugin, dass der eben Mist ist, ja. Und ja, man kann zum Beispiel auch keine Notes sehen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das kleine Schmankerl da für mich ist natürlich, dass die Line, die App im Desktop hier bei mir jetzt ganz normal läuft, und also der Desktop-Modus ist für mich ein, ist für mich jetzt die App, also die App ist quasi die native Applikation für mich, dass ich auch im Desktop-Modus benutzen kann, und von daher, ja, kann ich auch ganz normal mit der Tastatur tippen und so weiter, und da vermisse ich dann natürlich auch die Android Worterkennung, da sieht man es mal, ne, wie es ist, weil ich muss doch ziemlich viel tippen im Vergleich dazu, wenn ich das auf dem Handy mache. Ja, ich setze viel auf Floskeln, ja, und da muss ich dann doch schon einiges mehr tippen und bin mit der Android-Tastatur doch schon wesentlich schneller, aber was soll's. Für andere Sachen ist eben Maus und Tastatur unschlagbar, und deswegen nutze ich das ja auch im Desktop-Modus und nicht etwa im Phone-Modus. Was übrigens auch gehen würde, am Monitor den Phone-Modus benutzen. Kein Problem. Okay. So, dann komme ich jetzt zu den News. Das Honor 20 und das 20 Pro wurden vorgestellt. Faszinierende Geräte. Gleich vorneweg, leider wird das Honor 20 Pro, also nicht verwechseln mit dem Honor View 20, das ist das Honor 20 ein anderes Gerät, ein Honor 20 Pro ist ebenfalls wieder ein anderes Gerät, das Honor 20, das wird kommen in Europa, das Honor 20 Pro wird erstmal verschoben mit ungewissem Ausgang, wann und ob das kommen wird, natürlich ganz klar wegen den zu erwartenden Bauteile, wegen der zu erwarteten Bauteileknappheit, ja, da will wohl Honor sich lieber etwas zurückhalten für den chinesischen Markt, ja. Aber auch das Honor 20 ist ein Gerät, das sich durchaus lohnt, für 499 Euro. Das Honor 20 Pro hätte 599 gekostet oder kostet 599, wenn es rauskommt, Euro. Ist eigentlich ein ziemlich interessantes Gerät, das die normalen Bedürfnisse eigentlich voll abdeckt. Normalerweise lese ich ja nur die Sachen vor, die technischen Daten von den Top-Geräten, weil die kleineren mich eigentlich nicht interessieren. In dem Fall ist aber eben das kleinere das einzige, was wir erstmal bekommen. Ja. Da haben wir hier eine Dual-Kamera mit diesem, was auch schon vom Honor View 20 bekannt ist, mit dieser Time-of-Flight-Kamera. 6 GB RAM mit 128 GB Storage, relativ großer Akku, da kann man sich drauf gefasst machen, dass das genauso lange hält wie beim Honor View 20. Und das Honor 20, ich weiß gar nicht, was für ein Kirin-Prozessor. Also hier tut sich natürlich auch alles konzentrieren in diesen Tests auf das Pro leider. Klar, man ist davon ausgegangen, dass das Pro-Gerät hier natürlich das Gerät ist, was etwas attraktiver ist. Aber so ist es dann nun mal eben nicht gekommen. Ja. ja gut, ich finde hier leider keine weiteren technischen Daten dazu. Sekündchen mal. Ach, da muss es doch was geben. Mist, verdammt nochmal. so ist es halt. Was soll man machen? Nee, also Honor View 20 Pro Review gibt es schon. Ein Honor 20 Review scheint es noch nicht zu geben. Und dann, ja, okay. Sind wir halt mal raus da, ne? Aber trotzdem, Honor 20, für den Preis mal 499 Euro, 6 GB RAM, 128 GB Speicher ist schon gar nicht mal so schlecht. Ja. Natürlich wäre das Honor View 20 Pro mit deutlich besserer Kamera und einem Kirin 980er ja, doch schon besser gewesen. Naja, okay. Google ist auf dem Apple-Weg, wie das aussieht. Sie machen was Apple in der Vergangenheit des Öfteren schon getan hat, nämlich sie verbieten anderen Firmen Funktionen im Vorfeld, um es dann selbst zu tun. Und so soll es wohl auch jetzt passieren für Sachen, für Apps wie Tasker. Angeblich wegen Sicherheitsgeschichten, ja, gibt es da massive Einschränkungen, was so Apps wie Tasker überhaupt noch können. Aber gleichzeitig gibt es jetzt Hinweise, dass unter Android Q Tasker-ähnliche Rules vorbereitet werden. Ja, das nennt man ganz klar ein Ausboten. Davon bin ich kein Fan. Ja, sowas hat Apple schon mal mit Watson gemacht. Ja. Das finde ich richtig schäbig, sowas. Und das ist kein gutes Karma für Google. Man kann nicht anderen hier diese Funktion verbieten und dann diese Funktion selbst ins OS integrieren. Ja. Da beraubt man hier den Firmen die Grundlage. Ja. Und das ist sehr, sehr unschön. Von daher ja, sehe ich auf der einen Seite natürlich das positiv, weil es jetzt eben möglicherweise dann doch weiterhin solche Funktionen geben kann. Auf der anderen Seite ist es eben ein ganz mieses Spiel, was Google da macht, hinsichtlich solchen Firmen wie Tasker und IFTTT. Und da frage ich mich schon, ja, wo sich Google hinbewegt. Und ehrlich gesagt, ich bin da fast schon froh, wenn es kein Update bei mir gibt auf Android Q, wenn das tatsächlich bei dieser Betriebssystemversion schon eingeführt wird, weil ich freunde mich gerade mit diesen Ideen von Tasker an, zusammen in der Kombination mit Alexa und dem Abbau von Google-Diensten bei mir, wäre das natürlich schon eine gute und schöne Sache, dort solche Programme auf dem Smartphone lauffähig zu halten. Von daher werde ich mal gucken, ob ich nicht sogar dann das Update auf Android Q blockiere, falls es noch eins gibt für das Honor View 20, wo ich eigentlich keine Bedenken habe. Aber naja, mal gucken. Gut, also was habe ich noch? Mal was Gutes. Mozilla Screenshot Go gibt es jetzt für Android. Das ist eine eigenständige App. Das macht offenbar momentan Mozilla ganz gerne. Haben jetzt das auch schon mit dem so Firefox Send gemacht. Und das ist einfach eine App, da kann man besser Screenshots machen und die dann eben ja besser sortieren, ja, und ja, organisieren, und vor allem man hat ein paar Funktionen mehr und sieht optisch ganz gut aus. Ob man es jetzt braucht oder nicht, weiß ich nicht. Viele Programme oder viele Handys haben schon recht gute eigene Screenshots Verwaltungs-Apps, beispielsweise hier auf dem Honor View 20, das hat mich so fasziniert, die Screenshots-Funktion, die es da gibt. Ja, also zum Beispiel, wenn man einen Screenshot macht und es ist mehr auf dem Bild, als angezeigt wird, dann fährt man mit seinem Finger auf dem Screenshot einfach, also unten wird er kurz eingeblendet, links unten, und wenn man da nach unten sieht, dann wird das Screenshot nochmal neu gemacht und diesmal mit Scrolling, das heißt, der gesamte Inhalt, auch das, was man nur sieht, wenn man scrollt, wird dann als Screenshot abgelegt. Die Funktion habe ich schon so oft gebraucht. Wahnsinn, ja, irre, dass sowas nicht Standard ist. 20 GB Drive-Tarif wird kostenlos von Google. Und trotzdem habe ich ein ungutes Gefühl. Ja? Wie würde man dann sagen? Ich habe ein wirklich schlechtes Gefühl dabei. Ja? I've got a bad feeling about this. Ja? Denn ich bin ab sofort, ich meine, in dem Sinne ist es ja mal gut, aber nicht, dass Google dann auch auf einige Ideen kommt, ja. Ich wurde quasi jetzt zum nicht mehr zahlenden Kunden, automatisch. Also vorher war ich zahlender Kunde, weil ich habe, wenn auch kleiner, Webspace oder Google Drive Tarif gehabt. Den ganz alten mit den 20 GB, wie ihr vielleicht noch das kennt. Und durch verschiedene Aktionen und so habe ich 40 GB insgesamt angesammelt. Ja. Und der kostet halt dann, oder der kostete 5 Dollar ein ganzes Jahr. 20 GB für 5 Dollar pro Jahr. Den gibt es aber eben schon lange nicht mehr. Was ist jetzt passiert? Google stellt den Plan ein. Wohl wissend, dass die damit Probleme bekommen würden bei Kunden, ja, die jetzt eben noch keinen anderen Tarif haben, haben die den 20 GB Tarif jetzt kostenlos gemacht. Es wird nichts geändert, ich habe nach wie vor dieselbe Größe, dieselbe Tarif, nur dass es jetzt nichts mehr kostet. Das Dumme dabei ist, dass ich vor 2 Wochen gerade, ja, das wurde vor 2 Wochen gerade erneuert. Das heißt, ich musste trotzdem jetzt noch ein Jahr zahlen. Also im Prinzip ist erst in einem Jahr habe ich was davon. Nämlich dann, wenn ich normalerweise wieder zahlen müsste, ja, und dann eben jetzt nicht mehr zahlen muss. Das ist auch, naja, mies, okay? Hätten das bei meinem Account vielleicht ein paar Tage vorher machen können, ja, und dann hätte ich nicht zahlen müssen, ne? Naja, okay. Egal, was soll's. Aber wie gesagt, das ist schon ein ungutes Gefühl, aber denn jetzt bin ich kein zahlender Kunde mehr in der Google-Statistik. Das heißt, das hat man auch schon früher gehört, gelesen. Da ist Google doch etwas freier bei den beim Account-Sperren, wenn man nicht zahlender Kunde ist. Dann wird der Account wesentlich schneller gesperrt, als wenn man monatlich seinen Beitrag bezahlt. Ja, das ist absolut wahr. Und das hinterlässt natürlich jetzt ein ungutes Gefühl. Jeder falsche Schritt könnte der letzte sein, was das Google-Universum jetzt betrifft. So fühlt sich das gerade an. Ja. Naja, aber da trifft sich ja als gut, dass ich die Aktivitäten halt bei Google zurückfahre. Übrigens, ich will es nochmal dazu sagen, ja, also nicht, dass ihr meint, ich mache Google für irgendwelche Sachen verantwortlich, was da jetzt passiert mit Your Way. Also ich glaube, Google hat da auch wirklich daran zu beißen und das ist nicht das, was die haben wollen. Ja? Das finden die sicherlich genauso schlecht, wie ich es finde. Nur, wisst ihr, effektiv nützt mir das nichts. Ich muss den Gexit, den Google-Exit planen und soweit es geht schon durchziehen, denn ich muss dafür vorbereitet sein und egal, wie das jetzt auch ausgeht mit diesem Handelskonflikt, ich muss da vorbereitet sein, jederzeit abspringen zu können. Und das bedeutet für mich, ich kann diese Dienste nicht mehr als verlässliche Dienste benutzen. Ja. Auf der anderen Seite finde ich das echt schade, weil ich habe mich gerade wieder daran gewöhnt, dadurch, dass eben jetzt das Smartphone auch mein PC ist, dass ich da eben viel nahtloser damit arbeiten kann in der Google Cloud, ja. Aber das muss ich eben jetzt einstellen und wie gesagt, nächste Woche sage ich euch die Kombination, welche Clouds ich jetzt benutze für Android, für mich hier, damit es auch ohne Google weitergeht. Ja. Aber naja, es ist schon eine ziemlich unbefriedigende Situation jetzt auch für Google. Und das wollte ich nur mal gesagt haben, also der Bösewicht ist hier die US-Regierung und nicht Google. Ja. Auf der anderen Seite nützt mir nichts, dann muss Google eben aus den USA rausgehen und ihr Hauptgeschäftssitz woanders hin verlegen, sodass sie nicht mehr unter US-Gesetze fallen und dann können wir wieder drüber sprechen, vorher ist es Unsinn. Cheetah Mobile speicherte Launcher-Daten unverschlüsselt und editierbar. Was heißt speicherte? Richtig wäre zu diesem Zeitpunkt speichert. Ihr habt richtig gehört. Unverschlüsselt, im Prinzip offen zugänglich und editierbar. Das haben jetzt hier Leute herausgefunden, die die Spur aufgenommen haben, Craig Silverman war es, glaube ich. Till Kottmann hat es zuerst geschrieben von DeleteScape. Und Wait, holy shit, hat er geschrieben. zeigt dann hier einen Code-Ausschnitt auch. Und tatsächlich kann man dort editieren. Also eure Launcher-Daten, Screenshots, Wallpapers und anderes können dort editiert werden. Und zwar für jeden. ich finde, das ist eine mittlere Katastrophe. Ja? Also, Cheetah Mobile ist ja jetzt in letzter Zeit schon des Öfteren aufgefallen. Ja? Wurde sogar mal zeitweise aus dem Google Play Store entfernt. Das hier ist massiv. Und natürlich heißt das, dass man diese Produkte nicht mehr nutzen sollte, ganz klar. Also das ist wirklich etwas, was auch für mich zu viel ist. Ja. Ich bin sprachlos, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wer so etwas tut, dem sollte man noch nicht mal mehr eine Plastiktüte zum Verwahren geben. Also einfach Müll. Das ist, mehr kann man da nicht mehr dazu sagen, sorry. Aber wenn ihr irgendwelche Produkte von Cheetah Mobile habt, kurz auch CM, zum Beispiel CM Launcher 3D, ja, dann ja, würde ich an eurer Stelle mal drüber nachdenken, das Ding möglichst schnell zu löschen und vielleicht auch probieren, wenn möglich, noch, falls da irgendwelche Funktionen in den einzelnen Apps sind, noch eure Daten zu löschen. Das ist schon der Hammer. Ich glaube, sowas ist noch nicht passiert im Android-Bereich. Unfassbar. Die Mario Kart Tour Beta-Version wurde mal unter die Lupe genommen von Android Central. Die Glücklichen konnten das schon hier anspielen. Ja, auch wenn es noch relativ früh ein Preview ist. Soll noch 2019 herauskommen, das Game. Und den Eindruck könnt ihr mal da lesen. Ich lasse es mal auch hier verlinkt. Schon nicht schlecht. Die Kritik, die Grafiken, muss man auch sagen, sind wirklich okay. Man darf ja natürlich auch einiges erwarten von einem Mario Kart Game. Aber ich muss sagen, wow, das steht der Konsolenversion eigentlich nichts mehr nach. Und das wird sicherlich dann auch Riesenspaß machen. Letztendlich wird es darauf ankommen, wie die Online-Funktionen dann auch umgesetzt werden. Denn das wird dann den Reiz ausmachen, während man ja in der Konsolenversion, zum Beispiel auf der Wii oder auf dem Switch, eben hier auch an der Konsole, auf dem TV, zum Beispiel gegeneinander per Splitscreen spielen kann. Ja. Wird hier logischerweise die einzige große Möglichkeit, hier gegeneinander zu spielen, sein online. Ja? Und da muss natürlich dann alles klappen. Da war Nintendo nicht immer so optimal, ja, damit beschäftigt. Aber mal sehen, wie die das da hinkriegen. OnePlus 7 Pro hat keinen echten dreifach optischen Zoom. Ja, ich meine, man konnte es sich ja schon fast denken. Aber was ist passiert? Also im Prinzip gibt es einen Zoom mit 2,2-fach. Also ein Sensor, der hat 2,2-fach Zoom-Linse. Und der wird dann eben künstlich hochgerechnet auf dreifach Zoom, in dem eben 8 Megapixel ausgeschnitten werden, sozusagen. Also aus der 13-Megapixel-Kamera wird eine 8-Megapixel-Kamera und das ist dann eben dann die dreifache Vergrößerung. Aber davon ist eben tatsächlich nur 2,2-fach richtiger optischer Zoom. Ist das jetzt ein absoluter Dealbreaker? Nö. Nee. Muss ich sagen, der Dreifach-Zoom ist eben halt verlustfrei, wenn man so will. Ja, weil es wird hier nichts, ich habe zwar eben gesagt hochgerechnet, aber es wird im Prinzip nichts, also nichts in der Auflösung direkt verändert nach oben, sondern es wird einfach der Ausschnitt von diesem 13-Megapixel-Bild genommen, ja, der mit 2,2-fach ist und dort davon ein 8-Megapixel-großer Ausschnitt. Also es wird da nichts groß geändert. Aber, naja, ein echter optischer Zoom ist es halt eben auch nicht. Aber dreifach Zoom darf man wohl sagen und ich denke, das ist auch keine große Geschichte. Ich habe mir das auf dem Honor View 20 auch anders vorgestellt mit dem 48-Megapixel-Kamera. Ich habe gedacht, dann könnte man dann in diesem 48-Megapixel-Modus einfach reinzoomen. Ja. Aber das geht nicht. Man muss in den 12-Megapixel-Modus schalten und dann kann man eben bis zu 10-fach zoomen. Wobei dann eben natürlich, logisch, wie ihr euch vorstellen könnt, 4-fach Zoom nativ ist noch. Und was über 4-fach Zoom ist, ist dann eben rein digital. Ja, ist klar. Tja, interessante Nachricht noch von Sony. Ja, ich habe ja, oder alle haben eigentlich gemunkelt, dass Sony jetzt die Produktion einstellen wird von Smartphones. ja, weil es einfach desaströse Verluste gibt, die Interessen in den Kernregionen, die Sony bisher angesprochen hat oder ansprechen wollte, waren bei weitem nicht so gut. Die Preise von den Smartphones sind jenseits von gut und böse, das kann man durchaus sagen. Aber Sony ist noch nicht bereit aufzugeben. Sony möchte jetzt defokussieren, so haben die das gesagt, ja, und die Schwerpunkte auf andere Sachen legen. Ja. Interessant ist hier eine Abkehr von den Smartphones, ja, in großen Teilen der Welt, beispielsweise in den USA. Ja. Also USA wird komplett aus dem Fokus genommen. Ja. Also die interessieren die Geschäfte nicht mehr. Genauso wie Afrika, Australien und so weiter keinerlei Interesse mehr besteht. In China wurde die Produktion eingestellt. Der Hauptschwerpunkt wird jetzt sein, und zwar die Region, die wenige Region, wo sich wirklich drauf fokussiert wird, Japan, Taiwan, Hongkong und Europa. Da haben wir nochmal Glück gehabt. Ja. Das heißt, hier wird genau sich jetzt drauf konzentriert, auf diese Märkte, und nur noch dort wird Sony dann eben ihre Produkte, ihre Smartphones anbieten. Das könnte natürlich dazu führen, dass sich durch diese Marktfokussierung auf Europa auch entsprechend die Ansprüche bei Sony ankommen und sich dann die Smartphones dahingehend ändern, dass sie halt eben auch zum Beispiel den Anforderungen von den Europäern eben besser entgegenkommen. Ja, das fände ich ja schon mal gar nicht so schlecht. Aber ich hoffe, dass sie dann kapieren, dass sie gerade in Europa über den Preis gehen müssen. Ja, also in Europa geht alles über den Preis. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Hier herrscht günstig, günstig, günstig. Ja, und ich sage aus Absicht nicht billig, ja, sondern wir in Europa, das kann man durchaus sagen, verlangen wir Höchstleistungen zu super günstigen Preisen. Also, das ist auch meine Prämisse, sage ich ganz klipp und klar. Und deswegen bin ich froh um so Firmen auch wie Honor und Huawei, die durchaus die Preise so gestalten noch. Ja. Ja, Sony muss das hier lernen. Ich hoffe, die haben die Hausaufgaben gemacht. In Japan sieht die Sache anders aus. Da können die durchaus solche Preise verlangen. Aber in Europa geht es absolut nicht. Und da müssen die auch ganz klar die Marktposition mit einbeziehen. Die können gern probieren, auf Premium zu gehen. Aber dann muss es Premium auch attraktiv sein. Und attraktiv heißt in Europa günstig. Das ist nun mal so. Gut, also Sony hat noch eine Chance. Schauen wir mal, was daraus wird. Ich würde ihnen denn ja die Daumen, oder ich drücke denen die Daumen, dass es was wird. Ich würde mich schon freuen, ja, wenn es soweit kommt. Ja. Jo, okay. Jetzt komme ich mal zu der Community. Was haben wir denn hier? Jetzt muss ich erst mal gucken. Datum. Natürlich war auch hier der Fokus natürlich auf dem Thema Huawei und China gegen USA. Da geht es auf jeden Fall in der Community auch rund zu dem Thema. Könnt ihr euch vorstellen, dass da natürlich viel Entsetzen geherrscht hat oder immer noch herrscht. Tja, das Problem ist hauptsächlich, dass Arm beispielsweise sich jetzt halt auch gegen Huawei stellt, wobei da haben wir vielleicht die Lösung, weil ja High Silicon die Prozessoren produziert, schwieriger Satz. Der Kritz hat da geschrieben, Arm hat sich jetzt auch gegen Huawei gestellt, wenn die Informationen stimmen, sind die nicht gänzlich unwichtig für den Kirin-Prozessor. Ich habe da natürlich auch einen Artikel dann gepostet, die Antwort könnte dann natürlich auch von China hart ausfallen, möglicherweise allerdings langfristig. China vergisst nicht so schnell, das muss man ganz klar sagen. Ja. Rache wird am besten kalt serviert. Also ich muss schon sagen, ich glaube, in Zukunft wird es die USA ziemlich schwer haben, seltene Erden zu bekommen. Ja, davon könnte man ausgehen. Haltet euch das mal im Hinterkopf. Ja. Das könnte in den nächsten Jahren da echte Krise verursachen in den USA. Und dann sage ich nur eins. So. Schreibt auch der Volker als Antwort hier zum Chris. Der sagt, also erstmal Chris, das Schlimme ist, dass mir Politik eigentlich meist zuwider ist und ich in Tech meinen Frieden finde. Tja, vorbei. Ja, da muss ich zustimmen. Auch ich stürze mich gern in die Technik und habe das immer wieder probiert, ja. Ach, Politik, jetzt, ich habe jetzt genug Technik, ist das, was mich interessiert. Und jetzt wird das auch noch kaputt gemacht von solchen Menschen, ja. Der Volker antwortet darauf, interessant ist, wie sehr Technik die Macht sichert und bedroht und letztlich das Verhalten der US-Führungsriege auch deren Angst vor Verlust der Macht widerspiegelt. Mir geht es genauso. Erst Reflex mag ich nicht und lasst mich in Frieden. Allerdings sieht die Welt leider anders aus und es wird mich Zeit und Energie kosten. Dennoch blitzt auch schon ein Schimmer von jetzt erst recht und vielleicht wird es sogar besser durch. Ja, auch das muss ich sagen, es wird auf jeden Fall anders werden in Zukunft. Ja, die USA hat sich selbst geschadet, die Länder werden jetzt und die Firmen werden jetzt nach Alternativen suchen, die werden sich selbst Alternativen aufbauen und damit wird langfristig die US-Herrschaft über die Technikprodukte vorbei sein und das kann eigentlich nur von Vorteil sein. Europa muss eben nur aufpassen, dass auch so ein bisschen was sich sichern, ja. Das heißt, dass sie auch ihr eigenes Ökosystem auf die Beine stellen und sich nicht wieder an den Rockzipfel der USA hängt. Weil spätestens, wenn dann wieder die Demokraten dran sind in den USA und mit ihrer säuselnden Diplomatie Geschäfte machen, ist die Gefahr natürlich ganz groß, dass man dann eben doch sich lieber wieder der sanften US-Herrschaft unterwirft, ja, und es schnell vergisst, was das eigentlich bedeutet, dass wenn die USA will, dass die einfach erpressen kann und fertig. Ja. Was war noch? Die Community selbst hat noch ein paar Schwierigkeiten offenbart. Ja, der Alexander hat zum Beispiel geschrieben, ich werde wohl zukünftig nicht mehr in die Notiz, also das, zur Erklärung, es gibt eine Notizfunktion, ähnlich wie Blogbeiträge, die man innerhalb von dieser Gruppe machen kann. Ja. Ich werde nicht mehr in die Notiz zu den Netcast-Folgen reinkommentieren, das scheint eh immer unterzugehen. Für mich ein klarer Kritikpunkt an Laien, dass es für Updates innerhalb von Notizen keinerlei Benachrichtigungen gibt. Selbst wenn man selber schon mal drin kommentiert hat. Dann hier ein letztes Mal ein entsprechender Hinweis. Ich hatte auch in der letzten Uncast-Notiz ein paar Kommentare hinterlassen, unter anderem zu Funk, falls es jemand interessiert. Ja, es ist wirklich ein Problem, natürlich, ganz klar. Aber vergisst nicht, der Hauptsinn von Line ist der Chat. Das heißt, der Chat ist natürlich das zentrale Bestandteil. Die Notizen ist ein zusätzliches Goodie für Artikel, die eben längere Zeit vorhanden sein sollen. Es ist auch so, dass zum Beispiel, wenn jetzt jemand neu in die Community reinkommt, sieht der den vorherigen Chat überhaupt nicht. Also das heißt, er sieht keine Nachrichten, er sieht, als ob der Chat leer wäre und erst die neuen Nachrichten, die reinkommen, sieht er. Anders hingegen die Notizen. Die kann jeder Neuankömmling auch sofort sehen und wie Blogbeiträge ja, kommentieren. Aber es ist nun mal auch so wie bei Blogbeiträgen, da muss man dann schon diesen Blogbeitrag wieder besuchen, um die Kommentare dann darunter wieder zu lesen. So war das halt eben und so ist es halt eben bei den Blogbeiträgen. Es sei denn, man hat irgendwie ein Social Feed damit verknüpft. Ja. Aber ja, da kann man leider nicht viel dran machen. Eine Benachrichtigung wäre auch ganz gut. Ihr müsst aber auch mal gucken, es gibt da Einstellungsmöglichkeiten in der App. Ja, mit den Benachrichtigungen ziemlich umfangreicher an mehreren Stellen. Es ist ein bisschen kompliziert, aber man kann durchaus hier auch zum Beispiel Notizenbenachrichtigungen anwählen. Da steht zum Beispiel dann, wähle, ob du gefällt mir und Kommentarbenachrichtigung für Gruppennotizen erhalten möchtest. Ja, das kann man hier an- und abwählen. Allerdings ist es meiner Meinung nach so, dass man die Gruppennotizen nur für eigene Notizen, eine Benachrichtigung bekommt, ja. Aber guck nochmal genau, nicht, dass da vielleicht was falsch eingestellt ist und dass es daran liegt, ja. Also ich sehe, wenn ich eine Notiz mache, sehe ich dann schon, wenn jemand Kommentare hinterlässt, ja. Es ist aber so, dass absolut, und da kann ich dir auch nur recht geben, dass diese Notizen, selbst wenn ich eine Benachrichtigung bekomme, natürlich auch bei mir mal untergehen. Ich besuche die Beiträge schon hin und wieder, nur halt nicht pausenlos, weil ich habe ein relativ hohes Messaging-Aufkommen, muss ich sagen. Ja. Auch so ist die Gruppe ist bei mir natürlich, ja, das mag jetzt vielleicht den einen verwundern, stumm geschaltet, weil ich eben Line auch für alles Mögliche nutze, ja, und wenn jetzt permanent Community-Nachrichten, also ein akustisches Signal bei mir auslösen würden, dann würde das zu führen, dass ich dann, naja, sagen wir mal, nicht sofort immer nachgucken würde und möglicherweise dann extrem wichtige Nachrichten verpassen würde. Aber ich kriege die Nachrichten auf jeden Fall angezeigt, ja, ohne Benachrichtigungston. Und von daher sehe ich das dann auch immer wieder. Und da muss ich da keine Gedanken dran verschwenden. Ich gucke mir immer wieder, also ich gehe mindestens 20 Mal am Tag in die Netcast-Community rein und gucke mir die Nachrichten dort an. Ja. Aber manchmal gibt es halt eben Sachen, wenn ich im Wald stehe, dann werde ich nicht hier in der die Community kontrollieren, sondern dann werde ich dann eben warten bis abends oder vielleicht sogar mal bis nächsten Tag. Ich ja. Glaube, das müsst ihr mir dann auch zugestehen, dass ich das mal mache. Okay, dann der Christian hat es dann nochmal genau wie der Alexander eben klargestellt mit diesem Funk. Da schreibt der Christian, höre gerade den Podcast, weiß nicht, ob es dir schon einer gesagt hat, Rio, aber bei dem, hey, du hast Rio falsch geschrieben, ne? Dass das nicht nochmal passiert. Y, Leute, Y, ja. Aber bei dem Funktarif reden wir von 1 GB pro Tag für 69 Cent, beziehungsweise für 99 Cent unlimited. Das macht dann ca. 30 Euro bei unbegrenztem Datenvolumen und 21 Euro für 30 GB Datenvolumen im Monat. Der Vorteil ist ja, dass ich es per Bedarf tagesaktuell buchen kann und kein Monatsabo habe. Beispiel: günstiger Kongstar wegen D-Netz für 5 Euro im Monat und wenn ich unterwegs bin und viel Datenvolumen benötige, buche ich für den jeweiligen Tag dazu. Dual-SIM vorausgesetzt. Ja, genau das ist es eben. Ne? Dual-SIM ist genau das. Wenn ich jetzt allerdings diese Karte habe, ich meine, ich brauche den Datenzugang immer. Immer. Und dann kann ich ja nur maximal eben auf diesen Tarif mit 30 GB Datenvolumen gehen und das kostet ja dann eben jede Menge im Monat, also 21 Euro im Monat. Da bin ich wesentlich günstiger und wenn man ganz günstig unterwegs sein will, dann holt man sich eben eine Aldi-Talk-Karte und dann zahlt man 7,99 im Monat und hat 2 GB frei und das wird auch für viele dann reichen, 2 GB, ja. Größere Gigabyte-Versionen kosten da auch dann teilweise weniger als 21 Euro. Und es gibt sogar einen Datentarif, einen separater, ja, mit dem man übrigens auch SMS empfangen kann, im Gegensatz zu vielen anderen Firmen. Aber eben nicht telefonieren. Auch da ist man dann unter Umständen oder ist man bei den meisten Tarifen unter 21 Euro. Ne? Also von daher, es ist nicht schlecht, nur man ist. Für mich wäre das dann ein Mindestpreis von 21 Euro. Und dann würde ich das natürlich auch nur machen, wenn ich deutlich mehr brauche als mein Tarif, den ich eben jetzt habe. Ja? Wenn ich dann eben nah an die 30 Gigabyte Daten komme, weil ob das jetzt täglich zu buchen ist, ist mir eigentlich relativ egal. Ich brauche etwas, wo ich den ganzen Monat ohne Probleme durchbenutzen kann. Fertig. Ja. Weil ich habe ein Smartphone und da brauche ich immer die Daten. Es wäre zwar durchaus, wie du richtig sagst, eine Dual-SIM-Lösung eine interessante. Ja. Das kann man durchaus mal ins Auge fassen. Da werde ich mir auch mal angucken, was für ein Netz das ist. O2-Netz ist es ja, glaube ich. Genau, ja, hast du da geschrieben, O2-Netz, genau. Und von daher, gut, jetzt habe ich natürlich hier noch eine andere O2-Karte. Stelle ich mir auch wieder die Frage, ne, ob das dann eben lohnt oder nicht. Aber das muss ich mir mal angucken. Gut ist es natürlich, aber ich glaube nicht, dass das für jeden sich lohnen würde. Da ist für mich ganz klar diese Querfinanzierung deutlich zu sehen. Sprich, die leben von den Leuten, die sich eben dann ein Monatsabo holen für dieses 30 Gigabyte, obwohl sie 30 Gigabyte auch noch nicht annähernd ausnutzen, dann aber 21 Euro zahlen, obwohl sie vielleicht beim anderen Anbieter, ebenfalls O2, für 7,99 im Monat da locker wegkommen würden damit. Ne? So, warte nochmal. Ach ja, genau, ich habe nochmal zu diesem Problem mit ARM geschrieben. Ja, das wird tatsächlich ein Problem. Kompatible Prozessoren, Mangelware. Ne? Aber wie gesagt, ARM hat jetzt hier, die Zulieferer von Huawei, die Hersteller des Prozessors, des Kirin-Prozessors High Silicon, haben gesagt, es wäre rechtlich wohl nicht problematisch und sie werden wohl weiterhin Huawei mit Kirin-Prozessoren beliefern können. Aha, ja, also wie gesagt, der ganze Tag oder die ganze Woche ging eben um diese Problematik mit China gegen USA, wilde Spekulationen und Konsequenzen, die man sich ausmalen könnte, ja, aber im Prinzip führt das natürlich auch nicht wirklich zu was, ne, am Schluss. So, was haben wir noch? Ah ja, genau, also ich habe es in der Community jetzt nochmal groß und breit erklärt, in der letzten Sendung habe ich es, glaube ich, gar nicht gesagt, wenn es richtig war. Also YouTube ist abgesetzt für alle Netcasts-Publikationen. Ich werde nicht mehr auf YouTube die Sachen veröffentlichen. Hintergrund ist der, wie ich auch in der Rios Wochensicht gesagt habe, deswegen hier nur ganz kurz, zwei Videos kamen an der Review, und ist mir egal, ob Europawahlen waren oder nicht, im Gegenteil, da ist es besonders wichtig, ja, dass die Folgen rechtzeitig noch reinkommen. Deswegen habe ich dann auch notgedrungen die Videos schnell hochgeladen auf archive.org, wo keine Zensur erfolgt, ja. Aber da wurde mir dann schlagartig bewusst, wie unsinnig die Videoveröffentlichung ist. Ich habe hier locker 2 Stunden, meistens sogar noch mehr Arbeit, ja, zum Hochladen, also zum Codieren, Hochladen und so weiter und Feintuning und so weiter, ja, mit den Videos und das nur für ein Standbild mit Audiospur. Also da sehe ich keine Relation, zumindest zumal auch, ich ja sehe, die View-Zahlen, die Leute, die das angeguckt haben auf YouTube, also die Zahlen stehen in keiner Relation zu den Audio-Hörern. Ja. Und von daher habe ich jetzt kurz entschlossen, auf YouTube das nicht mehr zu veröffentlichen. Auf der einen Seite natürlich alles im Hintergrund auch mit dieser Huawei-Geschichte, dann eben noch diese Under-Review-Probleme. Und so geht das natürlich nicht. Deswegen stelle ich die Videoproduktion hier erstmal ein für die Folgen. Allerdings werde ich, das war in der Vergangenheit zwar relativ selten passiert, aber ich werde bei Bedarf natürlich Videos produzieren. Die werde ich dann auch verlinken in den Shownotes und so und werde die dann auch veröffentlichen auf archive.org, wo eben keine Zensur herrscht. Und damit ist das Kapitel YouTube abgeschlossen. Die Community wird eben jetzt exklusiv auf Line sein. Das wird zwar, ist zwar eine harte Entscheidung, sage ich mal, weil die Community ist ja eigentlich nur so halb öffentlich. Ihr könnt hier in die Community beitreten, natürlich, klar, eintreten, oder wie ihr das auch immer nennen wollt, subscriben, ja, so dass ihr da auch Teil das seid. Jeder kann das machen. Aber öffentlich ist diese Gruppe ja nicht, was natürlich auch dazu führen kann, dass ich hier auch mehr und schneller Informationen veröffentlichen kann. Aber ich sehe auch, dass die meisten, die eben auf YouTube was geschrieben haben, auch jetzt alle schon bei Line sind und dort geht's ab, während in YouTube eigentlich nichts mehr groß passiert und deswegen fiel mir die Entscheidung eigentlich ganz leicht. Und das heißt natürlich auch exklusiv, ne, Links und Informationen jetzt auf uncast.netcast.com. Ja, noch sind wir nicht am Ende, aber ich sag's gleich nachher nochmal, nur dass ihr es wisst. Ja, so sieht's aus. Und entsprechend sind auch die Antworten hier zum Beispiel der Andi hat geschrieben, Jo Mai, hab ohnehin immer die Audioversion per Podcast abonniert. Wenn Google nicht mitspielt, dann ist das halt so, besser nicht gegen Windmühlen kämpfen. Genauso sehe ich das auch. Ich meine, es bringt nichts, wenn ich jetzt ein großes Fass aufmache. Ich habe auch nicht den Einfluss drauf. Ja. Ich bin ja nicht Rezo, der da ein politisches Fass lostreten kann. Ich weiß nicht, was man da eigentlich machen muss dafür. Ja. Keine Ahnung, was weiß ich. Wahrscheinlich muss man einfach Bekannte bei irgendeinem Medienunternehmen haben, dann wird es schon mit der Aufmerksamkeit, ansonsten ist man halt der Arsch. Ne? aber was soll's, interessiert mich auch nicht. Der Alexander hat geschrieben, ich muss sagen, dass ich noch nie einen Uncast oder eine Wochensicht auf YouTube gesehen habe. Ich höre in der Regel beim Joggen die Netcast, da ist Video eher schwierig, genau. Und im Prinzip lohnt es ja auch nicht, weil ist ja nur ein Standbild mit Audiospur. Videobeiträge habe ich momentan wenig Zeit gehabt und weiß noch nicht, ob sich das groß ändern wird. Falls es mal eine gibt, wie gesagt, werde ich es auf archive.org veröffentlichen und verlinken, so dass ihr das alles sehen könnt, fernab von dieser US-Firma. Ich meine, wie gesagt, ich habe nichts gegen Google, ja, die können da nichts dazu, aber archive.org ist in Kanada. Okay. Der Arbeitsaufwand, schreibt er an, die 2 Stunden Wahnsinn steht in keinem Verhältnis zum Ergebnis. YouTube-Videos kann man auch am Rechner im Hintergrund laufen lassen, aber am Smartphone ist YouTube im Hintergrund mit Always-On-Display nicht praktikabel, da es nur Akku zieht und das Smartphone während des Abspielens nicht genutzt werden kann. So sieht's aus. Deswegen Audio back to the roots, Audio only, was soll's. Mit der Option für Spezialbeiträge mit Video. Ist doch die beste Lösung. Gut, ich glaube, dass das war's dann soweit mit der... Allein eins vielleicht noch, ja. Und zwar hat der Alexander da auch noch geschrieben, warum macht Google es eigentlich so schwer, seinen Account sicher zu halten? Habe mich Anfang des Jahres entschlossen, auf ein langes und kompliziertes Account-Passwort umzusteigen. Außerdem habe ich Two-Factor-Authentifizierung aktiviert. Das Problem ist nur, dass mich Google mindestens einmal pro Woche irgendwo ausloggt. Ich bin immer auf mehreren Geräten und in mehreren Browsern gleichzeitig in 2 verschiedenen Google-Konten eingeloggt und logge mich nie aus. Und immer wieder werde ich automatisch ausgeloggt und muss mich manuell wieder einloggen. Ich finde das äußerst lästig und das Verlangen zu einem einfachen Passwort zurückzuwechseln, das ich nicht erst aus dem Passwortmanager holen muss, wird immer größer. Das ist tatsächlich, wie du dann auch noch richtig fragst, das ist tatsächlich ein Sicherheitsfeature. Also, du hast so viele Accounts. Ich muss ehrlich sagen, du hast Glück, dass nicht schon mal ein Account gesperrt wurde, weil das ist ein auffälliges Verhalten. Ja? Und das so arbeitet Google auch nicht. Ja? Du bist ein Mensch, du hast einen Account. Und dann gibt es vielleicht noch die G Suite Accounts. Ja? Und auch da passiert mir es. Also, ich habe einen G Suite Account und einen privaten Account. Und auch da passiert es, dass tatsächlich, wenn ich den im selben Browser benutze, mindestens einmal die Woche der G Suite Account ausgelockt wird. Wie Google das festmacht, welcher Account ausgelockt hat, weiß ich nicht. Ist mir ein Rätsel. Ich denke, das wird durch die Benutzung, durch die überlappende Benutzung von verschiedenen Diensten ausgelöst. Ich nutze zum Beispiel oder nutzte eben beim G Suite Account YouTube und meinen normalen Account. Und das führte dazu offenbar, dass immer wieder der G Suite Account ausgelockt wurde, weil ich normalerweise mit meinem normalen Account eingeloggt wurde, mit dem ich auch alles andere mache. Ja. Und von daher ist das tatsächlich da hat quasi Google so ein KI-Watchdog, ja, und der passt auf, dass das bei komischer Benutzung zumindest mal ausgelockt wird. Übrigens habe ich auch gelesen, dass hier Plausibilitätsprüfungen stattfinden können bei Account-Mehrfachnutzung, die dann zum Sperren von Accounts führen können. Also pass auf. Ja, das kann dich jederzeit treffen. Der Screenshot, den du da veröffentlicht hast, den habe ich schon kommentiert in der Community, den werde ich hier nicht nochmal kommentieren. So. Ja, okay, aber das war's dann soweit. Und dann komme ich jetzt auch zur App der Woche. Wie viel habe ich jetzt schon wieder überzogen? Geil, Wahnsinn. Sorry. Das ist echt wieder mal Rekord. Mist, verdammt. Okay, also Pokémon Rumble Rush hat es diesmal geschafft. Schweren Herzens, auch wenn es nur im Play Store erhältlich ist. Ja. Eigentlich wollte ich das heute schon mal wieder nicht machen. Ne. Werd aber in Zukunft verstärkt gucken bei F-Droid und so weiter, ne, und alternative App Stores. Aber hier konnte ich nicht anders. Pokémon Rumble Rush, ihr wisst ja, ich bin ein Pokémon-Fan. Ich habe den Link schon. Ach, ich weiß gar nicht, ich glaube vom Chris, ich bin mir nicht sicher, sorry, falls ich jetzt falsche Lorbeeren verteilt habe, schon mal geschickt bekommen. Da war es aber nur für den amerikanischen Markt verfügbar. Jetzt ist es auch in Deutschland zum Runterladen verfügbar. Pokémon Rumble Rush, ein neues Game im Pokémon-Universum, bei dem man speziell für die Nutzung am Smartphone relativ einfach. Also mit einfachem Verhalten weiterkommt und hier natürlich auch ganz klar sammeln, Pokémon stärker machen von Pokémon, Items sammeln, ja, man kann mit Erzen, die man bekommt, kann man sehr wichtige Items bekommen. Natürlich ist das auch ein In-App-Käufe-Spiel, ja, so dass man natürlich da klar sagen muss, entweder nimmt man sich sehr viel Zeit und kommt eben langsam voran, oder man kauft In-Game-Items, mit denen man eben zum Beispiel das Erz raffinerieren wesentlich schneller vonstatten lassen gehen kann, oder eben hier Items eben besser, schneller bekommen kann. Davon mal abgesehen, macht es schon riesen Spaß. Es ist lustig präsentiert. Es ist, wie ich schon gesagt habe, für Smartphones unterwegs ausgelegt. Das heißt, es ist nicht so super kompliziert, wie es beispielsweise die RPGs von Pokémon. Und im Prinzip ist es so ein Clicking-Game, wenn man so will. Also der Hauptbestandteil besteht darauf, auf den Bildschirm zu klicken. Dennoch gut gemacht. Man hat auch einen Sonderangriff natürlich, den man dann mit Bedacht einsetzen kann. Es gibt wie immer einen Boss am Schluss und dann gibt es auch noch spezielle Boss-Levels. Und so kommt man dann zu einem relativ kurzweiligen Spielergebnis. Vor allem natürlich, wenn man Pokémon-Fan ist, das macht Spaß. Und damit ist das Game, was ich eben auch die Woche über am meisten gespielt habe. Pokémon Rumble Rush. Das ist richtig schön. Das Design von einem Pokémon ist etwas anders, als ihr das zum Beispiel aus Pokémon Go gewohnt seid oder auch aus anderen Pokémon-Games. Ist wieder mal leicht modifiziert, ja, aber nicht so, dass man sagen kann, wie sieht denn das aus, sondern es sieht eigentlich richtig, richtig schön aus, lustig sieht's aus. Und das ganze Game ist eigentlich auch ein bisschen mehr auf lustig getrimmt. Und natürlich kann man auch antreten gegen Spieler aus aller Welt, was natürlich hier die Langzeitmotivation deutlich noch steigert. Kostenlos im Play Store erhältlich, was will man also mehr? Ich muss sagen, man kommt relativ weit, ohne auch nur einen einzigen Cent ausgegeben zu haben. Das ist eigentlich relativ wichtig, finde ich, dass nicht gleich schon am Anfang hier die Leute genötigt werden. Und somit kann jeder selbst entscheiden, ob er langsam und kostenlos vorankommen will oder eben schnell und dafür eben Geld ausgeben will. Ja, Pokémon Rumble Rush, App der Woche. Und werde ich auch gleich wieder spielen jetzt hier im Anschluss. So, damit sind wir auch am Ende für diese Woche vom Uncast. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen, Infos habt, nur her damit auf oder in der Line-Community. Der einzige Platz, den es jetzt hier gibt, ganz einfach. Ja, so ist es nun mal. Und die Links und Informationen auch jetzt exklusiv auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcast.com. Bitte immer die Mehrzahl denken. Uncasts. Netcasts.com mit S hinten. Ja, genau. Die Gründe habe ich schon gesagt, wie das ist, deswegen muss ich das jetzt hier nicht nochmal sagen, genau, ja, und ich hoffe, ich habe die lange Folge heute wieder gefallen und ich hoffe, in den nächsten Wochen werde ich mich auch wieder ein bisschen beruhigen zu dem Thema und wieder zur Normalität übergehen, aber ich werde immer mehr hier auch mal die Fühler ausstrecken auf Ersatzsysteme, ja, und hoffe, dass das Huawei OS auch bald kommt. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif oder was weiß ich, die Huawei-Plumen, keine Ahnung. Und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.